1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, die etwas kürzer sein wird, weil wir hier Feiertag haben in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind wir nicht da, aber heute sind wir da mit freier Themennacht, wie immer montags. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer ist Fabienne und Fabienne ist 26. Guten Morgen, Fabienne. Hallo, Domian. Fabienne, schön, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Um was geht's denn? Ja, also ich bin seit knapp 9 Jahren in einer Beziehung. Ja. Und die ersten 4,5 Jahre davon waren eine Fernbeziehung. Wie fern? Ja, ungefähr 300 Kilometer. Ja, ist schon ganz schön. Ja. Ja. Und jetzt bin ich halt zu ihm in die Stadt gezogen und habe aber leider in der Zeit, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, einige Fehler gemacht. Also das liegt ja dann schon einige Jahre zurück, als du deine Fehler gemacht hast. Ja, also... Ja, die ersten 4,5 Jahre habt ihr nicht zusammen gewohnt. Und jetzt seid ihr schon seit 9 Jahren zusammen. Das heißt, es liegt lange zurück. Welche Fehler hast du damals gemacht? Ja, ich bin fremdgegangen. Mehrfach. Aber seitdem ihr zusammen wohnt, nicht mehr? Nein, seitdem ist gar nichts mehr, nein. Also seit 5 Jahren ungefähr kann man so über den Daumen sagen, bist du treu? Ja. Und davor bist du fremdgegangen. Wie oft bist du damals fremdgegangen? Ja, 4-mal. 4-mal? Ja. Mit immer demselben Typ? Nein, das waren immer unterschiedliche. Warum? Warum hast du es damals gemacht? Ja, ich kann es dir gar nicht sagen. Man sagt ja immer, dass Alkohol keine Ausrede ist. Ja, manchmal erklärt es aber einiges. Es war in jedem der 4 Fälle so, dass Alkohol im Spiel war. Ach so. Ja. Du hast es nie deinem Freund erzählt? Nein, dass es bis zum Sex kam nicht. Was hast du denn dann sonst erzählt? Bei einem habe ich gesagt, es war eben Küssen und ein bisschen Fummeln, aber mehr auch nicht und... Ja, ich bereue das total und das ist jetzt wieder hochgekommen. Also ich schleppe das schon seit Jahren jetzt mit mir rum. Und durch was ist das denn jetzt wieder hochgekommen? Ja, das möchte ich eigentlich, also ich habe es zu deinen Kollegen schon im Hintergrund gesagt, aber ich möchte es eigentlich im Fernsehen jetzt nicht sagen, habe ich mir überlegt. Kannst du mir vielleicht zumindest einen Hinweis geben, damit ich das so ein bisschen verstehe oder geht das nicht? Also ich habe, ich sag mal, so einen anderen Mann kennengelernt im weitesten Sinne. Jetzt. Aber ist noch nichts, also ist nichts gelaufen oder so, aber das sind so, es sind Gefühle halt in mir hochgekommen, die diese alte Sache wieder aufgewärmt haben. Das heißt, das ist ja unter Umständen ganz brisant. Da ist jemand, mit dem du noch nichts hattest, aber eventuell könnte sich da ein Gefühl entwickeln. Also von meiner Seite aus vielleicht schon, ja. Von seiner denke ich nicht. Also. Insofern reden wir eigentlich von zwei verschiedenen Paar Schuhen. Einmal die Geschichte von vor vielen, vielen Jahren. Ja. Wo man ja sagen könnte, komm Mensch, schwamm drüber, ihr wart jetzt 5 Jahre glücklich zusammen und du bist treu und was soll man die alten Kamellen aufwärmen. Aber da ist ja jetzt irgendwas anders im Gange. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt da weiter darauf anspreche, weil das ist ja schon wichtig letztendlich, ne? Eigentlich müssten wir drüber sprechen. Es ist ungern, weil ich eigentlich so die Sache von früher. Aber pass auf. Ist für mich präsenter, sage ich mal. Aber die Sache von früher ist jetzt aufgerüttelt worden durch diese neue Begegnung, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe halt Angst, dass ich wieder die gleichen Fehler mache wie früher. Und ich habe es so verstanden, dass damals diese Geschichten so reine Sexabenteuer waren mit ein bisschen Alkohol. Ja. Du warst nicht verliebt. Da waren keine Gefühle im Spiel. Nein. Insofern also ich habe mit denen auch keinen Kontakt mehr. Und das ist. Insofern hätte das dann ja eine andere Qualität. Ja. Bis zu dieser Geschichte, über die wir nicht weiter reden wollen, bis dahin hattest du das ganz gut so verpackt in deiner Vergangenheit, die Fremdgeh-Geschichten? Ja, eigentlich schon. Also es gab Momente, wo es wieder hochkam, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, wie wär's, wenn du es ihm jetzt sagst. Das habe ich aber ganz schnell wieder verworfen, weil ich genau weiß, wie er reagieren würde. Also es wäre direkt Schluss. Ehrlich? Nach so langer Zeit auch? Ja. Ja, er sagt auch immer, wir werden ewig zusammenbleiben, wenn du keine Fehler machst. Oh, das ist aber ein toller Typ. Und wenn er einen Fehler macht, dann, er darf Fehler machen, oder wie? Nein, also ich glaube nicht, dass er die macht. Ja, das sind meistens die Schlimmsten, die so ganz toll dastehen und... Ich lege wirklich meine Hand für ihn ins Feuer. Vorsicht. Er ist absolut treu. Ja, Vorsicht, haben wir alle schon gehört und dann... Wie alt ist er denn? Er ist 28. Ah, Fabian, ich würde so gerne mit dir über die neueste Sache reden. Die scheint mir viel wichtiger für dein Leben zu sein. Also, wenn er so radikal reagiert, dann ist ja eigentlich das Thema schon klar, dass du die Sache verschweigst von damals. Ja, aber ich bin so im Zwiespalt. Oder aber, ich meine, letztendlich ist es natürlich... immer gut, wenn man so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das dann ausspricht. Und ich sage mal, als souverän liebender Mann, wenn ihr 5 Jahre treu euch wart und da sind damals ein paar Geschichten gelaufen, ihr wart sehr jung oder du warst sehr jung, müsste man eigentlich sagen, komm, egal, schwamm drüber. Wenn er das aber nicht tut, dann stehst du ja vor einer ganz neuen Lebenssituation. Dann bist du ja eh frei und kannst machen, was du willst. Ja, aber das will ich ja nicht. Dann musst du schweigen, was die Vergangenheit anbelangt. Und du musst dich klar positionieren, was du jetzt in der Gegenwart machst. Was ist denn das für eine Beziehung zu deinem Freund? 9 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Du bist 26, sehr jung zusammengekommen. Wie würdest du denn die Beziehung beschreiben zwischen dir und deinem Freund? Eigentlich ist es eine schöne Beziehung. Eigentlich ist schon ein schlechter Anfang für so eine Bewertung. Was ist denn nicht so toll? Ja, eigentlich so das Übliche, dass man mal streitet oder... Also ich habe auch das Gefühl, da ich ja diese Sachen von früher irgendwo immer noch in meinem Kopf habe, dass ich das manchmal so indirekt an ihm irgendwie auslasse, dass ich dann launisch bin oder manchmal auch aggressiv und er kann damit dann immer nichts anfangen. Ist ja klar, er weiß ja nicht von nichts. Er ist auch ein strenger und dominanter Typ, oder? Eigentlich nicht, nee. Ja, mich macht gerade dieser Satz so stutzig, den er gesagt hat. Wenn du dich immer ordentlich benimmst, können wir immer zusammenbleiben. Was ist das für ein Satz, Mensch? Ja, aber... Wenn mir das jemand sagen würde, wäre ich aber schon weg. Mann! Ja, er ist halt so. Liebst du ihn? Ja. Sehr? Ja. Und wie ist es im Bett? Weniger geworden. Weniger geworden, naja. Ja. Wir können jetzt mal einfach mal so in der Möglichkeitsform sprechen, ohne einen konkreten Fall zu benennen. Solltest du dich nochmal verlieben, wenn du dich wirklich, du kannst dir auferlegen per Disziplin, dass du nicht fremd gehst. Das kann jeder Mensch. Man kann sich nicht auferlegen, sich nicht zu verlieben. Das stimmt. Passiert irgendwann, da kann man nichts dann machen. Man kann am Anfang vielleicht nur ein bisschen gegensteuern, aber wenn es dann so richtig reinknallt, kann man da mit der Ratio nichts anfangen. Ja, das ist so. Und ich glaube, auch wenn man lange in einer Beziehung ist und sich neu verliebt, hat das auch immer etwas mit der Beziehung zu tun, dass es da gewisse Unzufriedenheiten gibt und so weiter. Ja, das ist Wir reden so ein bisschen im heißen Brei herum, ne? Aber ich verstehe schon, wenn du das nicht richtig erzählen möchtest. Also, Fabian, wenn du die Vergangenheit nicht aushältst, das schlechte Gewissen, dann sag es. Aber dann hast du natürlich, dann ist es vorbei, wie du es gerade erklärt hast. Dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Dann musst du mit den Konsequenzen leben. Hätte aber den Vorteil, dass du auch frei bist für andere Sachen. Ja, sicher, ne? Klar. Nur wenn du dich jetzt, wir können ja über die Möglichkeit reden, nochmal auf irgendetwas einlässt, dann muss dir klar sein, dass du nicht schweigen darfst. Du darfst nicht nebenher eine Affäre laufen lassen, das geht nicht. Ich glaube, das könnte ich auch nicht. Da musst du dann... Ich würde dir aber raten, so aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, nochmal ein bisschen eingehender über die Beziehung nachzudenken. Ist das das Optimale? 9 Jahre ist eine lange Zeit, da hat man natürlich viel miteinander erlebt und es bindet auch aneinander, kann sich aber auch viel abnutzen. Vor allen Dingen in deinem Alter kann man auch die Sehnsucht haben, nochmal irgendwas Neues zu erleben, neu verliebt sein zu wollen und so weiter. Ja, klar. Du hast schon recht. Ich glaube, wir belassen es mal so dabei. Da wir nicht noch tiefer jetzt eingehen können in die Thematik, aber so grob habe ich dir, glaube ich, so ein bisschen mal so eine Einschätzung von meiner Seite aus gesagt. Ja, das war gut. Ja. Fabienne, du Frau mit dem schönen Namen. Naja, es ist ein anderer Name. Ach so, ein anderer Name. Okay. Okay. Man weiß ja nie, wer zuhört und... Nein, natürlich nicht. Das ist mir dann ein bisschen unangenehm. Wahrscheinlich heißt du Gabriele oder so, was auch ein schöner Name ist. Nein. Okay, meine Liebe, verabschieden wir beide uns mal. Ich danke dir erstmal. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass du dein Leben gut geregelt bekommst. Ja, ich hoffe es auch. Domian, kann ich von dir ein Autogramm haben? Sehr, sehr gerne. Dann werde ich nachher auch erfahren, wie du wirklich heißt, weil ich ja eine Widmung draufschreiben werde. Ach, das ist lieb. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, ich danke dir, Domian. Alles Liebe, alles Gute, tschüss. Schöne Nacht. Ja, dir auch, ciao. So, mein Lieben, mein nächster Anrufer, von dem weiß ich ausnahmsweise, dass er heute in der Sendung sein wird und ich sehe hier auch gerade den Namen. Sonst weiß ich ja nie, was hier auf mich zukommt. Das machen ja die Kollegen im Hintergrund. Ich begrüße sehr herzlich Luca. Ja. Hallo Luca, 48 Jahre. Hallo. Ich erkläre mal den Zuhörern und Zuschauern, warum ich das weiß. Wir beide haben uns vor 1,5 Wochen, glaube ich, schon mal unterhalten. Ganz genau. Und da war so ein bisschen wenig Zeit zum Schluss und ich hatte ein nicht so gutes Gefühl, dass wir das Gespräch dann abgebrochen haben. Und dann haben wir im Hintergrund in der Redaktion überlegt, wir rufen den Luca nochmal an und wir unterhalten uns nochmal hier in der Sendung. Ja. Vielleicht kannst du es nochmal kurz so zusammenfassen, warum du dich hier gemeldet hattest bei uns. Ja, ich hatte mich eigentlich gemeldet, weil meine Frau eigentlich mal mit dir sprechen wollte. Sie guckt die Sendung oder sie hat die Sendung immer geguckt. Wenn sie es nicht gucken konnte, hat sie es aufgenommen. Und sie wollte es gerne nochmal probieren und dann wurde sie krank und war nachher im Hospiz gewesen. Und dann ist sie auch durchgekommen und sollte auch zu dir in eine Sendung reinkommen. Mhm. Und dann ging es ihr aber auf einmal so schlecht. Und und nach 4 Tagen ist sie dann ja auch verstorben. Genau, also sie sollte wirklich... sie sollte wirklich reingestellt werden, haben mir meine Mitarbeiter gesagt. Ja. Aber dann ging es ihr nicht gut und das musste dann abgebrochen werden, das Unterfangen, das ganz Vorhaben. Genau. Ja, und dann ist sie gestorben. Genau, und dann habe ich gesagt gehabt, das war ihr Wunsch gewesen. Und dann werde ich einfach versuchen, ihren Wunsch dann doch zu erfüllen. Dann holst du das mal nach. Genau. Erzählst du vielleicht den Leuten nochmal, die sich nicht erinnern können, an was deine Frau gestorben ist? Die ist an Krebs, also Eierstockkrebs. Und da, ich hatte letztes Mal gesagt, 2 Jahre, es war schon 3 Jahre her gewesen. Da hatte sie einen Zufallsbefund eben und wurde dann auch operiert. Und eben durch Komplikationen hat sie eben das Bein verloren. Da wurden 5 Operationen in 24 Stunden. Also sie hat... 10 Operationen in 15 Tagen gehabt. Also es kam wirklich eine Not-OP nach der nächsten. Ja, also es war ein schwerer und schlimmer Leidensweg. Ja. Deine Frau ist wie alt geworden? 48. Ja. Sie ist dann in einem Hospiz gestorben? Im Hospiz gestorben, ja. Und du hast erzählt, dass du sie immer besucht hast und dass du aber genau in der Sterbeminute quasi nicht da warst. Nein, ich bin leider 10 Minuten eben zu spät gekommen. Darüber haben wir uns ja auch unterhalten, ja. Und ich habe dir gesagt, dass ich glaube, dass das nicht schlimm ist, dass das für sie vielleicht einfacher war, sogar zu gehen. Ja. Und da endete dann bald unser Gespräch das letzte Mal. Da hast du gesagt, du konntest aber auch noch gut Abschied nehmen im Hospiz. Du hast bei ihr gesessen. Und du hast gesagt, du konntest Abschied nehmen im Krematorium. Und da konnte ich dich nicht weiter befragen. Wie kann ich das verstehen, dass du im Krematorium von deiner verstorbenen Frau Abschied nehmen konntest? Ja, das ist, bevor die Verbrennung stattfindet, kann man denn noch eben Abschied nehmen. Man sieht zwar den Verstorbenen nicht mehr, aber man kann am Sarg eben nochmal Abschied nehmen. Also man darf dann mit in das Krematorium reingehen? Ganz genau. Ja. Und erst der Sarg dann aufgebahrt und dann eben überall mit Kerzen. Und also sehr schön gemacht. Und wenn man dann soweit ist, dann sagt man Bescheid. Ja, und dann wird der Sarg eben hochgefahren. Also man darf dann allein in dem Raum bleiben mit dem Sarg? Zunächst? Zum Abschied nehmen, meine ich? Ja. Mhm. Da kann man auch richtig Trauerfeiern stattfinden lassen. Wie lange warst du dann noch bei dem Sarg deiner Frau? Eine halbe Stunde ungefähr. Warst du ganz alleine mit ihr? Nee, meine Mutter war noch mit. Mhm. Weil, für mich war es, meine Frau, die wollte sich damals das Krematorium angucken, aber da sind wir leider auch nicht mehr zugekommen. Mhm. Und deswegen war für mich einfach so, da muss ich denn mit. Das war eigentlich zuerst, weil sie sich das angucken wollte. Ja. Und also ich war eigentlich doch schon zufrieden, dass ich damit hingegangen bin. Warum hast du dann den Sarg nicht nochmal öffnen lassen? Nee, das wollte ich nicht. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich habe es ja zum Schluss gesehen und ich glaube, wenn ich das hätte öffnen lassen, den Sarg, ich glaube, dann hätte ich das nicht so gut überstanden. Mhm. Aber so konnte ich mir einfach jetzt die Menschen vorstellen und gleich ist die Sicherheit, dass der Mensch jetzt aus der Hölle rausgeht. Mhm. Wie meinst du das? Aus der Asche da ist. Also aus der Hölle des Leidens rausgeht, oder wie meinst du das? Ja, ganz genau. Mhm. Dann habt ihr also eine halbe Stunde bei dem Sarg verbracht, du und deine Mutter. Und ja. Wie ging das dann weiter in dem Krematorium? Ja, und dann haben sie eben, hatte ich Bescheid gegeben, dass ich jetzt weit wäre. Und dann haben sie eben den Sarg etwas höher gefahren, dann wurde der Ofen eben aufgemacht. Ach, das sieht man dann auch? Das sieht man auch. Und dann wird der Sarg da reingeschoben. Sieht man das Feuer auch? Nein, das Feuer sieht man so nicht. Also es ist hauptsächlich Gestein und so. Mhm. Und und dann geht langsam die Ofentür wieder zu. Ist das nicht ein furchtbarer Moment? Nein, das ist, also ich empfand ihn eher so als erlösend. So jetzt der Körper hatte die Schmerzen, der Körper hat gelitten und jetzt ist der letzte Teil vom Leiden wird jetzt genommen. Mhm. Also dann wird positiv. Ja, also die Tür, die Klappe des Ofens ging dann zu und der Sarg wurde weiter wahrscheinlich transportiert in den Ofen hinein. Ja, ganz genau. Und dann warst du auch noch da, während die Verbrennung stattgefunden hat? Ja, aber nicht mehr lange, so 10 Minuten, weil das dauert ungefähr 3-4 Stunden. So lange dauert das? Ganz durch, also bevor man die Asche eben in den Ohren backen kann. Mhm. Da gibt es, aber man kann nicht durch ein Glas oder so in diesen Verbrennungsofen dann reinschauen. Nein. Mhm. Und dann seid ihr gegangen? Ja, da hatten wir eben noch kurz einen Augenblick gewartet und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Das war wie so ein zweiter Abschied, so ein Zwischenabschied. Mhm. Und jetzt am 29. ist ja die Seebestattung. Mhm. Das war ihr Wunsch? Das war ihr Wunsch, das hatte sie ja schon im Dezember oder Januar, hat sie es ja schon festlegen lassen. Mhm. Und das läuft dann alles. Hast du Angst vor der Bestattung? Ja, also vor der Seebestattung schon, weil das ist dann auch das Endgültige. Es ist dann kein Platz jetzt in dem Sinne mehr da, wo man sagen kann, da gehe ich hin oder was man so hat. Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir, den Menschen, den habe ich im Herzen, den habe ich an jeder Stelle, egal wo ich bin, habe ich den dabei. Dazu brauche ich kein Grab, wo ich meine Blumen hinbringe. Dann wirst du ab und zu mal eine Reise ans Meer, an die Nordsee machen und kannst einen Blumenstrauß ins Meer werfen. Ganz genau. Zum Beispiel. Ganz genau. Warum war es ihr Wunsch, im Meer bestattet zu werden? Sie hat eine sehr starke Beziehung zum Meer gehabt. Also sie war sehr häufig in Urlaub in Italien. Und ihre Ma ist auch in der Ostsee bestattet worden. Ja. Ist auch mit 48 gestorben. Und und das wollte sie auch ganz gerne. Das waren eigentlich so ihre Hauptgründe gewesen. Wie geht es dir denn im Moment? Ja, im Moment ist natürlich eine Leere da. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein bisschen Wut. Wut? Ein bisschen Wut, ja. So von wegen, ja, jetzt bin ich alleine, jetzt muss ich alles alleine machen. Und hat sich einfach aus dem Staub gemacht und ich muss die Sachen jetzt alles alleine machen. Obwohl, ja, Wut ist es vielleicht nicht wirklich Wut jetzt, aber schon so ein bisschen gefrustet. Wie lange wart ihr nochmal zusammen gewesen? Wir sind im Januar, Februar waren wir 21 Jahre zusammen. 21 Jahre. Ihr habt keine Kinder? Doch, einen Sohn. Einen leiblichen Sohn? Ja. Ah ja. Und wie alt ist der heute? 29. 29? 29. Und ihr wart 21 Jahre zusammen? Genau. Wie geht das? Ja, es ist ihr Stiefsohn. Ach so, genau. Also erst nach der Heirat ist es eben ihr Stiefsohn geworden. Ach so, verstehe. Bisschen komplizierter. Ist der denn jetzt mit eingebunden in alles oder? Ja. Hat deine Frau noch einen besonderen Wunsch gehabt, wie das bei dieser Seebestattung dann ablaufen soll? Zum Beispiel was die Musik betrifft? Ja, also sie hat ihre eigene Musik. Sie hat sich drei Musikstücke ausgesucht. Magst du erzählen, welche? Ja, das ist einmal das Lied, wo wir uns kennengelernt haben. Das war von Don Johnson. Tell It Like It Is. Denn von Matthias Reim, Im Himmel geht's weiter. Und dann noch von Trude Herr, Niemals geht man so ganz. Das ist eigentlich so. Eigentlich so ihr Musikwunsch gewesen. Ja. Luca, ich freue mich, dass wir nochmal haben reden können. Ja. Es tut mir so sehr leid, dass deine Frau tot ist. Ja. Und das war auch wirklich sehr schade, dass es nicht mehr geklappt hat, dass sie hier in der Sendung war. Aber das war höhere Gewalt, da konnte keiner was zu. Nee. Das ging ja nicht. Ich meine, sie wurde ja zweimal zurückgerufen und ihr ging es wirklich zweimal da auch schlecht. Genau. Und das war ja wirklich die paar Tage, bevor sie gestorben ist. Genau. Und ja. Dann wünsche ich dir, dass du gut durchhältst auf der Trauerfeier auf See. Das ist natürlich traurig, da gibt es gar nichts so schön zu reden. Und dass du durch diese Zeit, die jetzt vor dir liegt, die Höhen und Tiefen haben wird, auch gut durchkommst. Ja. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören, Luca. Ja, danke schön. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050 und Heidi ist hier. Heidi ist 50. Guten Morgen, Heidi. Ja, schönen guten Morgen, Julian. Hallo Heidi, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich mich von meinen erwachsenen Kindern ausgenutzt fühle. Wie viele Kinder sind das denn? Zwei. Und wie das alt? Mädchen ist 26 und der Junge ist 21. Mit dem Mädchen ist es so, sie hat gelernt, vor 6 Jahren hat sie ausgelernt. Und seitdem hat sie nie wieder Sie ist dann auch gekündigt worden, weil sie, was ich annehme, zu oft krank war. Sie war wirklich sehr oft krank. Was hat sie denn gelernt? Bürokauffrau. Und seitdem hat sie nie wieder einen Ganztagsjob ausgeübt. Sie hat das dann nochmal ganz kurz versucht. Dann hatte sie Tinnitus und ach, alles mögliche, Rheuma und hier und da. Diese Krankheiten sind seitdem nie wieder aufgetaucht, muss ich dazu sagen. Lebt sie denn bei dir im Moment? Nein. Sie ist ausgezogen vor 2 Jahren und wohnt, lebt mit ihrem Freund. Und so könnte auch alles schön und entspannt sein. Nur es war jetzt wieder mal so. Pfingsten kam sie an und wollte ein bisschen Geld haben, praktisch für einen Urlaub. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass du 26 Jahre alt bist. Und ich bin da mit meinem Mann auch immer einer Meinung, nur der ist im Moment im Urlaub. Das musste ich dann alles so auf allein ausfechten. Und wie viel Geld wollte sie denn haben? Ja, also der so viel wie ihr ja geben könnt. Also nach oben hin keine Grenzen. Aha. Ja, also mit 100 Euro wäre ihr da wohl nicht so sehr viel geholfen, am besten so, na so schätze ich mal irgendwas zwischen 500 und 1000 oder so. Wie viel hast du ihr schließlich gar gegeben? Nichts. Gar nichts. Nichts, nein. Weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, ja, dass du nicht einen einzigen Euro in deinem Alter gespart hast. Okay, ich habe einen Eindruck von der Tochter. Reden wir über den Sohn, der mittlerweile 26 ist. Nee, der ist 21. Ach, der ist 21. Die ist 26, so rum war es, genau. Und der Sohn ist 21, mhm, ja. Er lebt noch bei uns, er macht jetzt gerade die zweite Ausbildung und das ganze Geld, was er dort verdient, ist weg. Ja? Wie weg? Ja, weg. Das gibt er aus, verprasst er so. Genau. Gibt er nicht zu Hause ab? Nein. Nein. Gar nicht, gar nicht. Auch nicht. Nein, sollte er eigentlich auch nicht oder so. Nur, ja, also das Geld ist einfach weg. Und zwar für Dinge, die er raucht, er trinkt, er ist auch gerade nicht da, obwohl er morgen Schule hat. Mhm. Und ich nehme an, auch noch andere verbotene Substanzen. Mhm. Wie viel kriegt er denn im Monat? 500. Ja. Mhm. Könnte er ein bisschen Essensgeld auch der Mama geben? Ja, könnte er. Er hat ja immerhin das Wohnen frei. Und ja, genau. Du machst ja alles. Kost und Logis frei. Mhm. Und das ist ja auch das, was mich stört, dass eben das ganze Geld verprasst wird. Verstehe. Ne? Okay, nun habe ich einen Eindruck von beiden. Wie hat denn die Tochter reagiert, als du gesagt hast, es gibt kein Geld für einen Urlaub? Sie hat mich beschimpft als lieblos, hartherzig und verschiedene andere Dinge noch. So, ne? Sage ich dir aber gleich meine Meinung zu. Ich finde, dass du dich richtig verhalten hast. Mit 26 Jahren muss ich nicht die Eltern anpumpen für einen Urlaub. Entweder fahre ich gar nicht in Urlaub oder ich suche mir irgendeinen Nebenjob oder irgendwas, um Geld zu verdienen und fahre dann in Urlaub. Ich würde jetzt auch nicht fahren können. Da finde ich auch richtig, wenn man da hart ist. Mit dem Sohn lass dir das offensichtlich ein bisschen laufen. Ja, weil wir die Ausbildung nicht gefährden wollen. Ja. Wie lange dauert das denn noch mit der Ausbildung? Noch 2 Jahre. Gibt es denn, führt ihr denn zumindest Gespräche mit dem Sohn? Nach dem Motto immer so? Immer wieder. Und, ja. wie äußert er sich dann? Er zuckt mit den Schultern. Also. Ja. Also, er lässt es an sich abprallen. Ja, genau. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er zumindest in seiner Ausbildung gut ist und dass er sich da anstrengt? Es fällt ihm zu, sage ich mal. Das ist jetzt auch nicht so eine schwere Ausbildung. Was ist es denn? Lagerist. Ja. Und das schafft er so. Das schafft er so. Ohne sich anzustrengen. Mhm. Weil anstrengen ist auch nicht sein Ding, ne? Also für sich für irgendwas einsetzen oder so, zu kämpfen oder so. Also wichtig ist natürlich, dass er die Ausbildung jetzt hinter sich bringt. Ja. Was sind denn eure Pläne, wie ihr euch dann verhalten werdet, wenn er die Ausbildung fertig hat in 2 Jahren? Ihm sofort eine Wohnung suchen. Mhm. Wieder. Mhm. weil er wird von alleine wahrscheinlich nicht machen wollen. Er hat ja hier den Himmel auf Erden. Mhm. Und aber diese 2 Jahre, das ist noch so eine lange Zeit, die vor uns liegt irgendwie. Und ich finde es auch im Ganzen alles so traurig, dass wir als Eltern nur ein Ziel haben, dass unsere Kinder endlich aus dem Haus sind, damit sie nicht mehr uns ausnutzen. Mhm. Das ist traurig, dass das so ein Ziel geworden ist. Eigentlich müsste das normal sein, dass die Kinder so schnell wie möglich auch auf die eigenen Beine kommen und die Eltern eben nicht mehr ausnutzen. Das wäre der normale Weg. Ja. Wie hast du auch ein schlechtes Gewissen? Oder wie habe ich es gerade verstanden? Hast du ein schlechtes? Nee, ich habe kein schlechtes Gewissen, aber ich bin einfach nur traurig. Ja. Traurig darüber, dass es so ist. Dass es so ist, wie es ist. Ja, aber da, wie gesagt, da kann ich dich nur bestätigen in deinem Verhalten der Tochter gegenüber. Vielleicht kapierst du es dann und lernst, dass das nicht so geht. Vielleicht habt ihr auch früher sie zu viel verzogen, weiß ich nicht. Habt ihr das gemacht? Ja, das kann schon sein. Also wir haben immer alles so von den Kindern, sag ich mal, abgehalten und Hauptsache die Schule und so weiter. Das war eben das große... Ist ja auch in Ordnung, aber die müssen halt, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber man muss halt auch Verantwortung lernen zu übernehmen für sich selbst. Mhm. Es ist natürlich toll, wenn Eltern da sind, die einem helfen, aber man darf Eltern nicht ausnutzen, finde ich. Auch wenn Eltern reich sind, darf man das nicht machen. Also wir sind nicht reich, ne? Mhm. Wir sind ganz normale Otto-Normalverbraucher. Mhm. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und beim Autokonzern. Mhm. Wir haben unser gutes Auskommen und wir könnten geben, aber nicht so auf die Tour. Wir machen, also meine Kinder versuchen sich auf unsere Kosten ein schönes Leben zu machen. Mhm. Okay, dann wird ein Riegel vorgeschoben. Ihr müsst jetzt nur sehen, wie ihr die nächsten 2 Jahre mit dem Sohnemann verfahrt. Ich verstehe ja, dass ihr könnt jetzt nicht zu krass vorgehen, dass er die Lehre nicht gefährdet. Das darf nicht passieren. Das heißt, mehr oder weniger müsst ihr euch jetzt 2 Jahre noch so durchlavieren mit ihm. Auge drauf, dass er nicht zu sehr in Drogen abrutscht. Oder sowas, wenn du da schon Vermutungen hast. Ja, oder weil so viel kann man gar nicht trinken, sage ich mal, dass das Geld, vor allen Dingen, wenn man nicht in Kneipen geht oder so, hat auch sonst keine Hobbys. So viel kann man gar nicht trinken, dass das dann schon so relativ schnell... Also, von der Linie, wie gesagt, kann ich dich nur bestätigen, das zu machen, auch so hart zu sein. Ich finde, das muss man als Eltern auch. Letztendlich tut man den Kindern sogar Gutes damit. Weil irgendwann werden sie es kapieren und wenn man sie zu sehr hätschelt und vertätschelt, dann kommen sie niemals auf den grünen Zweig und wenn ihr irgendwann nicht mehr da seid, stürzen sie ganz ab. Mit dem Sohn müsst ihr wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen, den 2 Jahre noch mit so durchzuziehen, aber dann ist Schluss. Ja. So, Heidi. Okay. Ja. Dann hoffe ich, dass sich das doch findet, irgendwie nochmal bei euch in der Familie. Das hoffe ich auch, ja. Das wäre schön. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke schön. Tschüss, Heidi. Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute, nicht heute Nacht. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Unser Thema übermorgen, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, ist ja Themennacht. Und da heißt das Thema, ich werde nicht alt werden. Ich möchte in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag mit jungen Leuten reden, die aufgrund wahrscheinlich einer Erkrankung nicht mehr lange leben werden, aufgrund der vorliegenden Prognosen. Also das Thema heißt, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, ich werde nicht alt werden. Ich möchte mit jungen Leuten reden, die aufgrund einer Erkrankung wahrscheinlich nicht mehr lange leben werden. Ihr könnt euch gerne anmelden über die Mailadresse domian@wdr.de und natürlich auch sehr gerne eine Stunde vor der Sendung ab 0 Uhr. Wir sind ja jede Nacht ab 0 Uhr erreichbar oder dann auch während der Sendung. Freitemennacht heute 0800 220 50 50. Hier ist Sarah. Sarah ist 29. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Weswegen hast du angerufen, Sarah? Ja, und zwar habe ich das Thema, dass ich vor 5 Monaten einen verheirateten Mann kennengelernt habe. Mhm. mit dem ich auch ein Verhältnis habe. Ich war immer jemand, die gesagt hat, lasst euch nie auf verheiratete Männer ein. Und nun tust du es. Er hat anfangs so dargestellt, so ja, von wegen, die würden ja nur noch zusammenwohnen aufgrund der Privatinsolvenz und so weiter. Ach so. Da diese finanziellen Mittel nicht gegeben sind, dass jeder ein eigenständiges Leben führt, die aber getrennte Wege gehen würden, auch getrennte Schlafzimmer hätten und so weiter. Was halt Männer ganz gerne erzählen. Und wie alt ist er? Er ist 11 Jahre älter als ich. Mhm. Also 41. Genau. Also er ist 40. 40, genau. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, und also ich gehe davon aus, dass ich halt vielleicht aus seiner Sicht nicht langfristig eingeplant war. Mhm. Dass er sich vielleicht gedacht hat, ja, ich mache mir ein paar nette Stunden mit ihr, aber jetzt ist es halt doch schon so, dass sich das halt sehr vertieft hat und dass wir auch relativ viel Zeit miteinander verbringen. Also ich würdest du sagen verliebt oder würdest du sagen mehr Sex? Sex ist absolut nebensächlich. Definitiv. Also ich bin halt auch sehr oft mit ihm unterwegs, beruflich. Also ich beruflich. Bin krankgeschrieben und habe dementsprechend sehr viel Zeit, ihn halt beruflich zu begleiten. Sodass wir also sehr viel Zeit miteinander verbringen können. Also absolutes Zeitmanagement, was ich ihm dadurch ermögliche. Er kann arbeiten und mich gleichzeitig sehen. Wenn ich fragen darf, was macht denn er vom Beruf? Er ist Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer, also ja. Das ist so der typische Lkw-Fahrer. Nein, er ist sehr gut aussehend und gepflegt. Nichts gegen Lkw-Fahrer. Also nein, da gibt es kein Klischee. Dieses Klischee, wenn man in die ganzen Lkws reinguckt, dadurch, dass ich jetzt viel auf deutschen Straßen unterwegs bin, sehe ich, wie die da... Komm, das sind hübsche Jungs, die Lkw-Fahrer. Oh, naja, also du bist auf jeden Fall sehr viel mit ihm unterwegs und da kann man natürlich, dann kommt man sehr viel ins Reden und gut in Kontakt miteinander. Genau, also wir unterhalten uns sehr viel und ich weiß jetzt nicht, ob er mir das halt sagt, um mir halt Honig um den Mund zu schmieren, aber er sagt halt, dass ich ihn halt sehr viel besser verstehe als seine Frau und dass ich auch sehr viel mehr wisse über ihn und dass ich, Wie lange ist er denn schon verheiratet? 16, 17 Jahre. 16, 17 Jahre. Kinder? Nein. Nein. Und seine Frau weiß natürlich nichts von euch. Sie weiß nichts. Also es ist auch so, halt, wenn sie anruft, muss ich halt still sein. Er ist auch teilweise sehr abfällig ihr gegenüber am Telefon, wo ich mich dann halt auch immer frage, so ja, macht er es jetzt meinetwegen, damit ich mir wichtiger vorkomme oder wie auch immer. Und Ist es denn so, dass du jetzt beinahe jeden Tag mit ihm unterwegs bist? Also es ist unterschiedlich. Mal bin ich 24 Stunden am Stück mit ihm unterwegs, wenn er zum Beispiel ins Ausland fährt oder so. Es kommt immer drauf an, ne? Also er ruft dann an, willst du mitfahren, ja oder nein? Und ich sage dann, ja, passt oder passt nicht. Und dann fahren wir so durch die Gegend, reden halt sehr viel. Und wie gesagt, der sexuelle Aspekt ist eher hintergründig. Bei dir oder bei beiden? Bei beiden. Also es ist halt so, dass wir auch manchmal 4-5 Tage uns sehen und da nichts passiert. Also, ne? Trotz also kuscheligem LKW. Wenn meine Haustür klingelt, über mich drüber rutscht und sich dann wieder auf seiner Frau macht. So, aber dennoch bist du misstrauisch und nicht zufrieden? Ich bin zum einen misstrauisch, weil ich halt in allem, was er halt sagt, immer hinterfrage. Sagt er es jetzt, um mich ruhig zu stellen? Sagt er es, um Zeit zu schinden? Ist die Privatinsolvenz wirklich ein Argument oder schiebt er es nur vor? Selbst wenn er sich trennen würde, würde ich dann nicht automatisch ihren Part bekommen und wer kriegt dann meinen Part? Ne? Das ist ja dann auch so eine, ich meine, er hintergeht es mir auch, warum sollte es dann bei mir anders sein? Sehr gut, dass du so denkst. So denken die meisten Leute, die selbst eine Affäre sind, denken nie so. Aber das ist sehr schlau, dass du so denkst. Ja, wenn er mit seiner Frau so umgeht, kann er irgendwann mit dir auch mal so umgehen? Vielleicht. Genau. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Einzige bin oder... Macht er dir Hoffnung? Es ist unterschiedlich, ne? Also er macht halt so verschiedene Anspielungen, wo man schon denken könnte, ja, er spielt auf eine gemeinsame Zukunft an. Aber es gibt auch so wieder Momente, wo ich denke, im Prinzip will er sich ja gar nicht entscheiden, weil er hat ja uns beide. Sie macht zu Hause die Wäsche. Natürlich. Geht mit seinen Hunden raus, wenn er nicht da ist. Und du bist der junge Hüpfer, der im Auto mitfährt. Ich bin der junge Hüpfer, der halt für ihn da ist, der ihm halt noch die Bestätigung gibt. Was willst du denn? Was will ich? Also im Prinzip ist es halt so, dass ich an ihm sehr hänge. mir aber vom Verstand her sage, es macht alles keinen Sinn. Es sind einfach viel zu viele Ungereimtheiten, auch also das ganze Gerüst um ihn herum. Also er kann mir nichts bieten, also von der finanziellen Sicherheit. Nicht, dass ich darauf anlege, von dem Mann finanziert zu werden, aber wie gesagt, er ist in der Privatinsolvenz, er hat ständig Geldschwierigkeiten. Okay, wenn du nicht willst, dann, wenn du es nicht darauf abgesehen hast, richtig mit ihm zusammen sein zu wollen, dann lass es doch so laufen. Ja, aber andererseits macht es mich emotional schon fertig. Also ich merke schon, dass ich mich halt schon zu sehr auf ihn fixiere, ne? Verstehe schon, aber also ich meine, die allerwichtigste Frage, finde ich, Sarah, wirklich, die allerwichtigste Frage ist, dass du für dich klären musst, was will ich? Was will ich von dem Typ? Erst daraus kannst du ja auch Konsequenzen ableiten oder Forderungen ableiten. Wenn du diffus bist und nicht so richtig weißt, was du willst, ist es schwierig. Kannst du ihm ja auch nicht richtig gegenüber auftreten. Ich will ihn ja schon haben, aber es ist einfach so, dass einfach viel zu viel Misstrauen da ist. Mhm. Aufgrund dessen, wie er lebt, ich kriege ja auch sehr viel mit dadurch, dass ich halt auch sehr viel Zeit mit ihm verbringe. Mhm. Dann frag ihn doch mal ganz konkret, wie er sich das mit euch beiden im nächsten Jahr vorstellt zum Beispiel. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle ich ihm spiele. Und dann hat er gesagt, ja, du bist die Überlegung, mich komplett von meiner Frau und allem, was da drum herum ist, zu trennen. Klingt gut. Wie lange dauert die Überlegung an? Das war, hat er jetzt vor 3 Wochen gesagt, und der Punkt ist ja auch, er fährt den nächsten Monat in Urlaub und mit seiner Frau, weil das Haus gehört ja beiden, also hätte sie ja genauso einen Anspruch wie er auch, da könnte er ja schlecht was dagegen sagen, aber sein Wunsch ist, dass ich doch bitte mitkommen solle, mit ins Ausland. Und quasi... Wie, mit den beiden zusammen? Ja, aber natürlich bei seinen Freunden. Verstehe nicht. Also quasi, dass er mich mit dahin beordert. Ja, achso, dass du da in der Nähe von denen bist? Genau, und also so, er hat ausgerichtet so 1 Kilometer oder so, weiter sind ja seine Freunde und ich könnte da ja zeitgleich... Ach, das ist absurd, das würde ich nicht mitmachen. So ein Quatsch würde ich nicht machen, das ist ja lächerlich. Dann fährt er mit seiner Frau nach Italien oder wo auch immer hin und du sollst 1 Kilometer weiter irgendwo auch sitzen, damit er sich dann heimlich mit dir treffen kann und seiner Frau nochmal die Hucke voll lügt. Nee, das geht nicht. Genau, das ist auch der Punkt, wo ich mir dann sage, ja... was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Ne? Einerseits war es halt verlockend, dass ich mir gedacht habe, ja schön, gemeinsam mit ihm im Urlaub fahren, so ein bisschen das Revier abstecken. Spricht nicht für ihn, muss ich gerade sagen, spricht nicht für ihn, so ein komisches Angebot zu machen. Klingt so ein bisschen so ein Mangel. Freunden bin ich ja dann nicht so inkognito oder so, also kann mir dann auch nicht so egal sein, weil er geht ja dann schon ein größeres Risiko ein. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt nicht jemanden mitnehmen würde oder so, ja, sag ich jetzt mal mit einer Freundin oder so dahin fahre, dann würde ich eventuell da sitzen und schön Däumchen drehen. Also, das würde ich nicht machen. Ich finde, dein Misstrauen ist sehr angebracht. Und letztendlich kannst du nichts weiter machen, als das Ganze jetzt weiter zu beobachten, vor allen Dingen dich zu beobachten, was du willst. Und entsprechend dessen, was du willst, deine Forderung zu formulieren. Nur so geht's. Ja, aber ich bin auch jemand, der immer Angst hat, Forderungen zu stellen. Also ich bin auch... Darum rufst du jetzt an und ich möchte dich animieren, Forderungen zu stellen. Genau, also ich bin halt eher der gebende Part und der Aber es ist schwer, Forderungen zu stellen, wenn man nicht genau weiß, was man will. Deswegen sage ich zu dir, du musst erstmal für dich eine klare Linie finden. Will ich mit dem richtig... Wenn er die Karten offen auf den Tisch legt. Nur die Frage ist, selbst wenn er die Karten offen auf den Tisch legt und ich ihn irgendwann komplett für mich haben wollte, was im Moment wahrscheinlich erstmal dahingestellt sein, weil er hat es ja bequem. Hm. Ja? Er hat es ja easy going. Zu Hause wird alles gemacht, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ne? So, wenn ihm die eine auf den Sack geht, dann kann er immer noch zu anderen gehen. Hm. Ist ja so. Nur... Die Frage ist, selbst wenn er kommen würde zu mir und sie verlassen würde, vielleicht würde ich dann ihre Rolle übernehmen. Vielleicht wäre ich dann wieder die Dumme. Also bin ich dann vielleicht lieber die, mit der er betrügt, als dass die betrogen wird. Sarah, deswegen musst du wissen, was du willst. Ja, dass er die Karten offen auf den Tisch legt. So, dann fordere das ein. Ne? Dann fordere das ein, dann ist das der nächste Schritt, dass er die Karten radikal auf den Tisch legt. Das ist der nächste Schritt. Und daraus kannst du dann gucken, was du wirklich willst. Nur so geht es. Deswegen hatte ich auch überlegt, aus rein taktischen Gründen nicht in Urlaub mitfahren zu wollen. Mhm. So die Gegebenheit ist, dass er mich vielleicht vermisst, dass ich dann auch mal nicht greifbar bin. Weil das würde mir mein Stolz auch verbieten, da so hinterher zu dackeln und je nach Fingerschnippen dann zur Verfügung zu stehen. Nein. Ja, weil wenn er mich nachts um 3 anruft, ja kommst du mit in 2 Stunden, fährst du mit, dann mache ich das ja immer, ne? So. Und also ich bin halt zu greifbar und das ärgert mich dann halt auch selber. So, wir haben einen Schluss gefasst, wir beiden. Ne? Du forderst ein von ihm, dass er die Karten auf den Tisch legt. Und du wirst sehen, wie er sich verhält, was er sagt. Daraus kannst du schließen, wie du dich weiter verhältst. Und fahr bitte nicht mit in Urlaub. Nee. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und dass du den richtigen, die richtige Entscheidung dann triffst, wie immer sie aussehen mag. Falls es Frauen, die es ja mit Sicherheit gibt, die in meiner Situation sind, könnt ihr irgendwie vielleicht Kontakte herstellen, wo irgendwie so, dass man sich mal ein bisschen austauschen kann? Können wir mal versuchen, da gibt es aber Millionen von Frauen. Genau, aber vielleicht hat dir jetzt irgendjemand zugehört. Genau, wir gucken mal. Liebe Sarah, viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Hier ist Dieter und Dieter ist 70. Guten Morgen, Dieter. Ja, guten Morgen, Herr Donian. Guten Morgen, Herr Dieter. Ja, ich folgendermaßen, am 10. Januar hat meine Frau Quarkbällchen hier in der Stadt gegessen, hier in Pelwort, bei Öbel da, und da ist er erstickt. Quarkbrötchen? Quarkbällchen. Ich habe nicht verstanden. Quarkbällchen. Markbällchen? Ja. Was ist das? Ja, sind so eine runden Dinger, sind das so. Kuchen? So Gebäck ist Gebäck. Das. Gebäck, ja, okay. Mhm. So wie Berliner Ballen, so, aber nur kleiner. Okay. Da hat sie so zwei Stück direkt gehabt und da ist sie daran erstickt und ich konnte nichts machen. Wie? Sie hat es in dem Laden gegessen? Nee, auf der Straße. Auf der Straße? Und ich habe immer schon gesagt, Werbe ist nicht immer auf der Straße, und jetzt, als ob ich sowas, so eine Ahnung schon mal hatte. Und ich bin dazugekommen, mein Sohn, der war mit meiner Frau in die Stadt gegangen und ich kam dazu und ich sag, was ist mit der Mama los? Ja, die hat im Quarkbällchen gegessen. Ich sag, meine Güte. Ja, und dann hat sie gesprochen und ist daran erstickt. Während du daneben standst? Ja, ich bin dazugekommen. Und ich konnte... Als du dazu kamst, war sie da schon am Luft holen? Geklopft und so weiter, und ich dachte, da muss man irgendwie, dass das wieder frei wird. Und ist nicht mehr das Quarkbällchen rausgekommen und so, und ich konnte nichts mehr machen. Und jetzt habe ich einen Pflegefall. Bitte? Jetzt habe ich einen Pflegefall. Ach, sie ist nicht daran verstorben? Ist nicht daran verstorben. Der Sanitäter sagt noch, wie lange ist er denn tot? Ich sage ja, 15 bis 20 Minuten. Ja, Moment, das war auf der Straße. Die Frau kriegt einen Erstickungsanfall. Lass mich sagen. Okay, die Frau ist auf der Straße. Ja, Erstickungsanfall. In der Apotheke ist sie dann zusammengebrochen. In der Apotheke? Ja, und der Apotheker, der guckte noch so. Ich habe mir gesagt, ich sage, meine Frau, ich sage, die braucht Hilfe und so weiter. Ich weiß nicht, was sie machen soll jetzt. Hat der Apotheker bestimmt sofort einen Notarzt angerufen. Ja, aber nach 20 Minuten kam ja so 15 bis 20 Minuten kam der erst da an. Und während dieser Zeit lag deine Frau in der Apotheke auf dem Boden? Nee, die saß da erst und dann haben wir so auf dem Boden eine Seitenlage gemacht. Und der Apotheker, ich meine, das sind ja auch... Hat gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht, der hätte auch irgendwas machen können. Und dann war ich in eine andere Apotheke, da wäre sie besser, wäre sie näher dran gewesen, vielleicht, der hätte sie vielleicht helfen können. Der hätte mir gesagt, ein Kreuzgriff. Und das wusste ich aber auch nicht, weil... War deine Frau die ganze Zeit dann, ja, bewusstlos? Ja. Ja. Und der Apotheker hat nichts gemacht? Nee. Und dann kam das ist ja auch ein Ding, dass der Rettungswagen erst nach 20 Minuten kam. Ja. Welche Stadt ist das denn? Elbert. Das ist ja ein Ding. Ja. So, und dann ist er vor ins Krankenhaus gekommen. Noch, wie lange ist er verstorben? Ich sage so 15 bis 20 Minuten. Wie, der fragt, Moment mal. Der fragt, wie lange ist die Frau verstorben? Ja. Ohne sie zu untersuchen? 15 bis 20 Minuten, so. Ich habe da ordentlich auf der Uhr, das ist eine Ewigkeit, ist mir ja das gewesen. Was? Aber sie war doch gar nicht verstorben. Die war tot. Die war tot und haben sie wieder zurückgeholt. Mhm. Und wie geht es deiner Frau jetzt? Ja, sie liegt in einer Seniorenresidenz. Und also ganz apathisch. Und hat natürlich auch Schmerzen und kriegt keine richtige Luft so, weil es am Röcheln und so. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich bin so traurig drüber. Meinst du, dass sie dich erkennt? Ja, ich weiß nicht. Aber ihr könnt nicht miteinander... Hat immer so ein dickes Auge gehabt. Das ist nur den einen Tag. Den kriegst du ganz schlecht Luft. Also die Menschenwürde ist das nicht... Also wenn ich das so sehe im Grundgesetzbuch... die Menschenwürde sei unantastbar. Das muss ich anzweifeln. Mhm. Hat deine Frau die Augen auf? Ja, sie schläft hier. Hast du den Eindruck, dass ihr euch irgendwie verständlich machen könnt? Ja, ich habe gesagt, Bärbel, das ist so, komm, muss ich sagen, ich bin ganz verzweifelt. Und dann fängt es an zu weinen. Das heißt, sie kriegt das schon mit, ihren Zustand? Ja. Mhm. Kann nicht sprechen? Kann nicht sprechen. Wenn du ihre Hand nimmst? Sie sagte ja auch früher, ihre Freundin, da waren wir mal so zusammen, da hat sie auch geäußert, also so wollte sie nie leben, mit Schläuche und so weiter. Mhm. Die tut ja selber atmen und so weiter. Mhm. Die haben sie ja, die Schläuche alle abgemacht, aber haben sie eine Magensonde reingemacht. Also wird künstlich ernährt. Und wird zwangsernährt. Mit PEG, mit dieser Sonde. Ja, und das ist nicht richtig. Also das haben sie, mein Sohn und ich, wir waren dabei und so weiter, haben sie uns eingeladen. Der soziale Dienst, der Pfarrer und die Frau Doktor und so, und haben auf uns eingeredet, dass wir da gar nicht mehr konnten, so irgendwie. Mhm. Wir wollten das ja nicht so, dass die Magensonde reinkommt, weil meine Frau, die wollte das nie, so dass so eine Zwangsernährung oder mit Schläuchen und so weiter. Und da hat deine haben wir nur keine Patientenverfügung gehabt. Wollte ich gerade fragen. Und jetzt hänge ich da so. Die ganze Familie leidet darunter. Ich habe noch 3 Kinder. Ne? Die ganze Familie, meine Tochter, die kriegt ein Kind. Ne? Kannst du denn... gibt es denn Zeugen, die das bezeugen können, dass sie keine Magensonde haben wollte? Ja, da habe ich ja auch die Freundin da angerufen und da sagt, so haben wir ja nur noch so rumgeblödelt. Ja, jetzt stehst du da allein. Gar nicht hinzugehen nach einer Richtung, lieber. Mhm. Ja, darüber blödelt man ja eigentlich nicht rum. Also sie wollte, da sagt sie, wenn ich da dran, wenn die Magensonde wieder rauskommt, also ist im Grunde genommen, ist das eine Nötigung, was der Arzt und der soziale Dienst da gemacht hat. Indem sie ihr die Magensonde gelegt haben? Ja. Ja. Die haben es richtig da, sie können doch, also ins Gewissen geredet, sie können doch ihre Frau nicht verhungern lassen und so weiter. Aber nur wäre es ja so, wenn man die Magensonde rausnehme, würde deine Frau ja verhungern. Ja. Wäre das in Ordnung? Ja, so wollte sie das haben, meine Frau. So in dieser Hinsicht, ja, wie schon gesagt, sie hat keine Patientenverfügung gemacht. Und ich mit meinem Sohn, wir haben uns direkt eine Patientenverfügung geholt. Wenn du ihre... Ich war jetzt mal da gewesen im Krankenhaus, im sozialen Dienst. Und da habe ich die Frau besprochen da vom sozialen Dienst. Und da holen Sie mal die anderen 3 Leute da noch mit hin. Ich sage, ich mache eine Anzeige gegen Sie, weil ich das irgendwie als Nötigung sehe. Sie haben das ausgenutzt in dem Moment, wo ich da so daneben war, mit meinem Sohn, bedingt meiner Frau, weil sie sich so schlecht gefühlt hat und so schlecht dran war. Ist in der Tat ein sehr schwieriges Problem. Ja, und das habe ich auch jetzt mit dem Gericht so besprochen. Ich kann ja gar nicht schlafen. Ich schlafe morgens nur mal. Du hast mit dem Gericht gesprochen? Ja, mit dem Gericht, also hier in Felbert habe ich ja gesprochen und so weiter, und der Arzt, der sagte, ja, ich würde das genauso machen, ne, so wie Sie jetzt so in dieser Hinsicht mit der Magensonde, dass die rauskommt, aber das Gesetz verbietet mir das, da irgendwie tätig zu werden. Es ist in der Tat eine sehr komplizierte Situation, weil sie nichts hinterlegt hat offensichtlich nicht beweisbar ist, aber ich meine, du kannst es ja sagen, dass das nicht meine Kinder können das ja auch bezeugen, dass wir hatten ja da so mal drüber gesprochen. Also es ging darum, wir haben also ein Thema gehabt, weil am 21.12.2012 soll ja irgendwie was Schreckliches über die Menschheit kommen. Mhm. So, da habe ich gesagt, wenn sowas mal kommt, sage ich, dann möchte ich natürlich ruckzuck weg sein. Mhm. Da sagte meine Frau auch, und ich aber auch. Nicht, dass man da so lange so sich rumquält und so weiter. Ne? Das ist ja der Wunsch. Ja, dass das auch so ist. Der Wunsch von den meisten Menschen. Ich so wollte. Mhm. Und sie quält sich da rum. Und lass mich dich noch was fragen, Dieter. Da gar keine Luft und so. Und dann ist sie am Röcheln da so. Und ich kann das gar nicht mit ansehen. Mhm. Dieter, lass mich bitte noch was fragen. Ist ihr Zustand, ist die Gehirn ist das Gehirn irreparabel geschädigt, ja. Mhm. Dennoch hast du das Gefühl, dass sie dich irgendwie wahrnimmt, wenn du kommst. Ja, ich bin ja mit meiner Frau schon jahrelang verheiratet und man sieht ja, dass sie macht, wenn sie die Augen aufmacht und so weiter. Es wie nur mach mal. Ich war ja dieser Mann, der immer der Macher war. Mhm. Wenn du sie anfasst, ja. Und du ihr sagen würdest, drück meine Hand, könnte sie das? Ja. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Das kann sie nicht. Das kann sie nicht? Nee. Mhm. Also ich wollte gerade darauf hinaus, ob man vielleicht durch so eine Zeichensprache mit ihr kommunizieren könnte, irgendwie sich verständigen könnte. Aber ich habe schon mal gesagt, wenn du die von der Kirche da nicht mehr sehen willst, weil ich sage, dann mach die Augen zu, wenn sie nicht mehr sehen willst. Und da hat sie die Augen zugemacht. Also hat sie das verstanden? Ja. Also könnte man ja über Augenkontakt mit ihr sprechen. Du kannst ihr sagen, mach die Augen zweimal zu, wenn du Nein sagst und einmal zu. Das weiß ich ja nicht. Das habe ich noch nicht versucht. Oder? Das versuch doch mal. Dann kannst du doch auch näher rausbekommen, wie es ihr geht und in was für ein Zustand sie ist. Das sollte man alles ausprobieren bei so schwer kranken Menschen. Ja, und dann habe ich bei meinem Kollegen, der sagte ja, hör mal, sieh mal zu, dass du irgendwie eine Feder mitnimmst und dann an der Nase so rummachst, also mit der Feder. Und wenn sie da keine Reaktion zeigt, und da hat sie seinerzeit keine Reaktion gezeigt, nur habe ich habe ja auch einen Garten, und da sage ich, kann ja nur für sie noch ein paar Blümchen immer mitnehmen. Habe ich so ein paar schöne Rosen, die so schön riechen. Mhm. Da habe ich sie ihr unter der Nase so gehalten und so. Und wie hat sie darauf reagiert? Da hat sie so ein bisschen so, als ob sie das riecht, so habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ein ausgesprochen schwieriges Problem. Unangenehm war. Ein ausgesprochen schwieriges Problem, wo du dich jetzt wirklich intensiv mit Leuten beraten musst, die sich da auskennen in der Materie. Also die lassen mich alle ganz alleine. Die haben erst gemacht, als ob sie mich unterstützen. Und mein Sohn, der ist auch jetzt arbeitslos. Und das kommt noch mit dazu. Ich sage, ich habe so viel zu tragen. Denn war noch obendrein im alten Jahr, war noch die Polizei da. Da bin ich von Heidenhaus, da war meine Frau mit dabei, noch im Wagen. Das war im Oktober so oder November da so rum, ne? Oder September sind mehr. September war das. Was war denn da? Sind wir da von Heidenhaus nach Felbert hingefahren und da war einer, der hat mich noch überholt. Aber das hat damit ja nichts zu tun, mit der... Ich sei elend genug, also so ein Elend, was ich so alles so ertragen musste. Ich möchte dich noch mal was fragen. Mit den Lügen da und der Polizist, der hat sich da... Okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, Dieter. Ja. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist deine Frau und wie du in der Situation mit ihr umgehst. Ja. Ich möchte dich nochmal, diese sehr gewichtige Frage möchte ich nochmal formulieren. Wenn man diese künstliche Ernährung rausnehme, würde das bedeuten, dass deine Frau verhungert? Ja. Sie wird dann sterben. Ja, sie ist schon längst verstorben. Wenn ich das nicht zugestimmt hätte, wenn die mich nicht dazu genötigt hätten, da so. Das heißt, für dich wäre es ein erträglicher Zustand, wenn sie tot wäre oder wenn sie sterben könnte, als das, was du jetzt siehst. Das könnte man so sagen, ja, weil ich traue ja von Januar jetzt bis jetzt. Ne? Das ist eine ewige Trauer. Es ist unerträglich, ist sowas, also für die ganze Familie. Ne? Wie, ihr habt zwei Kinder? Ja, ich habe drei Kinder. Was ist denn die Meinung der Kinder zusammengenommen? Ja, die ganze Familie leidet darunter. Ne? Was sagt denn, dass sie leidet, ist mir klar. Was sagt denn die Familie, was zu tun ist? Ja, ich soll das so machen, so wie ich so denke und so weiter. Und so denken die auch, weil die Mama wollte das nicht. Mhm. Gut, so, jetzt machen wir uns nochmal schlau, wen wir dir vielleicht so beratend zur Seite stellen können. Dazu möchte ich dich bitten, Dieter aufzulegen und dann melden wir uns nochmal. Ich kann das natürlich aus der Ferne überhaupt nicht beurteilen und kann dir auch keinen Rat geben. Das wäre vermessen von meiner Seite aus. Aber wir melden uns jetzt nochmal und wir gucken mal, was wir für dich tun können, okay? Ja, danke schön. Gut, Dieter, legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Katrin Benek. Und morgen sind wir wieder da mit einer freien Themensendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Ich werde nicht alt werden. Und da möchte ich gerne mit jungen Leuten reden, die aufgrund einer Erkrankung wahrscheinlich nicht mehr lange leben werden. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de. Eure Telefonnummer nicht vergessen, mit in die Mail reinzuschreiben. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und morgen haben wir dann wieder eine Freizeit. Bis dahin. Tschüss.